Am 30. Juni wurde das Sportturnier um den Preis Fackel von Songun im Stadion Pyeongsong vom Bezirk Südpyeongan der DVRK abgeschlossen. An der Abschlussfeier nahmen teil Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Sportler und Werktätige der Stadt Pyeongsong. Beim Turnier belegte der Bezirk Südpyeongan den ersten Platz und die Bezirke Südhamgyong und Südhwanghae jeweils den zweiten und den dritten Platz in der Gesamtwertung. Den ausgezeichneten Mannschaften und Sportlern wurden die Wanderpokale und Medaillen verliehen.